Shit, shit, schlechte Rapper schreiben für das Splash Mac über die eigenen Tracks. Ich spitze, denn der Beat ist ein Kruzifix, shit. Du willst connecten, doch dein Mob bleibt unter sich. Ich wiege eine Tonne, denn mein Shirt ist golden. Ich und meine Jungs sitzen hier und morgen. Yes, ja, ich wollte schreiben, dass es Sixten Folter. Doch es ist zu spät, denn sie sind gestorben. 666, es ist leise, deshalb schreie ich noch lauter. Jetzt so steht wie ihr seid scheiße und ich bleibe auf der Lauer. Deutsche Rapper wollen rein, doch ich zeige meine Hauer. Über deinen Rücken läuft ein Schauer. Ich rappe auf dem Boden, sind Insekten. Deutsche Magazine kennen höchstens drei Sätze. Leute treffen sich vor meiner Tür mit ihrer Sekte. Ich hab sechs müssen besten und ich lebe bis zur letzten. Schwule Rapper haben Scratches und Cuts. Deine Crew wird verschleppt in der Nacht. Im Gitarrenkoffer ist eine Axt. Du sagst, spiel mir was vor, wird zerhackt. Schwule Rapper haben Scratches und Cuts. Deine Crew wird verschleppt in der Nacht. Im Gitarrenkoffer ist eine Axt. Du sagst, spiel mir was vor, wird zerhackt. Mein Leben ist langweilig, ich bin nur am Morden. Tag ein, Tag aus, ich meißel meine Texte in den Grabstein, yeah. Das ist unser 100. Release, doch die anderen 99 wurden leider indiziert, Uzi Mob. Yeah. Rapper haben Angst, reisen in der Zeit zurück und treiben sich dann selber ab. Ey, du bist auf 16 Maske, denn du bist eine Hure. Ich zeige dir von ganz, ganz nah, was ein Stuhl ist. Ich hab rote Augen, denn ich bin das pure Böse. Meine Crew wohnt im Dunkeln und geht nur raus, um zu töten. Rapper pilgert nach meinem Beten zur heiligen Uzi. Ich schlachte Nutten und fülle das Blut in mein Jacuzzi. Wir cruisen durch die Straßen in einem schwarzen Leichenwagen. Wenn du uns siehst, platzt dein Traum vom Charten wie eine Seifenblase. Yeah, dir fallen die besten Lines beim Duschen ein. Meine Hauptinspiration ist und bleibt, wenn Huren schreien. Schwule Rapper haben Scratches und Cuts. Deine Crew wird verschleppt in der Nacht. Im Gitarrenkoffer ist eine Axt. Du sagst, spiel mir was vor, wird zerhackt. Schwule Rapper haben Scratches und Cuts. Deine Crew wird verschleppt in der Nacht. Im Gitarrenkoffer ist eine Axt. Du sagst, spiel mir was vor, wird zerhackt. Pim James Schenken interessiert sich nicht für Mode. Mich jucken nur dumme Nutten, Scheine und Pistolen. Dreimal die Sechs in das Handy getippt. Will Satan anrufen, doch erreiche nur mich. Du willst ne Videopremiere auf 16bars.de? Bedeutet, du kannst jetzt erstmal blasen gehen. Deutsche Labels haben Angst um ihre neuen Signings. Denn wir sind unterwegs und verwandeln sie zu Leichen. Ich gebe damit an, wie viele Nutten ich gefickt hab. Sag, wie viele Ex-Freundinnen hast du, scheiß Stricher, ha? Du machst Urlaub in Miami, ich in Memphis und chill mit DJ Paul. Wenn ich nicht gerade Crack tick, ich rappe zwei Parts und bin heiser und bin so böse. Vor mir fürchten sich Geister, wir machen keinen Boom-Bap, wir machen keinen Schwul-Rap. Wir begehen Mord und beeindrucken Huren. Schwule Rapper haben Scratches und Cuts. Deine Crew wird verschleppt in der Nacht. Im Gitarrenkoffer ist eine Axt. Du sagst, spiel mir was vor, wird zerhackt. Schwule Rapper haben Scratches und Cuts. Deine Crew wird verschleppt in der Nacht. Im Gitarrenkoffer ist eine Axt. Du sagst, spiel mir was vor, wird zerhackt.